Hallo und willkommen im Podcast Nebel. Heute möchte ich euch von einem Instrument erzählen, das einen ganz besonderen, warmen und tiefen Klang hat. Die Rabab. Die Rabab ist ein sehr altes Instrument mit einer tiefen Tradition. Sie besteht aus Holz und ist mit echter Haut bespannt. Ihre Saiten werden mit einem Plektrum, dem sogenannten Misrab, oder feinfühlig mit den Fingern zum Klingen gebracht. Wenn man hierin Ton hört, spürt man sofort etwas Beruhigendes, etwas, das das Herz weich macht und die Gedanken still werden lässt. Viele Menschen sagen, dass die Rabab mehr ist als nur ein Instrument. Sie trägt Geschichten in sich. Geschichten von Freude und Schmerz, von Liebe und Abschied, von weiten Reisen, Erinnerungen und tiefen Hoffnungen. Wenn die Rabab erklingt, öffnet sie Türen zu Gefühlen, die oft tief in uns verborgen liegen. Ihr Klang ist ein rein und edig und gerade diese Einfachheit macht sie so kostbar. Die Rabab muss nicht laut sein, um uns zu berühren. Oft reicht ein einzelner Ton aus, um sich geradeter zu fühlen, als würde die Musik ein sanftes Licht in einen stillen Moment bringen. Was die Rabab so Besonderes macht, ist die innige Verbindung zwischen dem Musiker und dem Instrument. Wenn jemand die Saiten berührt, fließt ein Stück der eigenen Seele in den Klang. Deshalb erzählt der Rabab bei jedem Menschen eine andere Geschichte. Jede Melodie hat ihre eigene kleine Seele. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, mit Respekt und den besten Grüßen.